I have to come out from somewhere and catch them. That's all I do all day. I'd just be the catcher in the rye and all. Der Fänger im Roggen. Jener 16-jährige Romanheld Holden Caulfield, der ganze zwei Tage seines Lebens erzählt, in einer Sprache, die 1951 erst den USA, später der Welt eine neue, eine andere Sprache schenkte. Mehr als jeder Autor seit Hemingway änderte Salinger den Ton amerikanischer Erzähler. Hemingway erlaubte ihnen, tough zu sein. Salinger schenkte ihnen das Weiche zurück, sagte einst Adam Gopnik vom New Yorker, der Zeitschrift, in der 1965 bereits das letzte Werk Salingers veröffentlicht wurde. Zu dem Zeitpunkt war Der Fänger im Roggen, Catcher in the Rye, 14 Jahre auf dem Markt, hatte eine ganze Generation verändert, war zum Kultbuch geworden und Jerome David Salinger, der Autor, zu einem Geist. Nicht eine einzige Tonaufnahme existiert von ihm. Er hat sich nach dem Welterfolg quasi ausgelöscht, verschwand. Seine spätere Geliebte, eine damals 18-jährige Studentin, die 8 Monate mit ihm verbrachte, sagte später, er habe weiter jeden Tag geschrieben. I saw him go into a room to write every day. Er sagte, er hat 2 Bücher geschrieben. Nie sah ich eine Zeile. Keiner weiß, wo die Bücher sind. I never saw a word of them. I don't know what those books were. Wenn ein Schriftsteller sagt, er betrachte die Veröffentlichung seiner Werke als Eingriff in seine Privatsphäre, dann hat der Schriftsteller ein Problem oder er heißt Jerome David Salinger. Zu schreiben, aber nichts mehr zu veröffentlichen, nach diesem einen Buch bringe, sagte er einmal, wundervollen Frieden. Er schreibe zu seinem eigenen Vergnügen. Adam Gopnik vom New Yorker zitiert, um Salinger zu beschreiben, den Autor Philip Roth. Philip Roth says in one of his books, Roth sagte, Erfolg in einem solchen Maße mystifiziert ebenso wie enormes Versagen. Und wenn man so einen Erfolg wie Salinger hatte, dann sorgt es für Verwirrung. An enormous wake of bewilderment. Salinger, der Einzelgänger, der Mann, der mit einem Buch eine Ära begründete, die Ära Salinger, jenen tiefen Zweifel an der Gesellschaft, der Verlogenheit der angepassten Streber, die der 16-jährige Romanheld in einer Sprache formuliert, die verstörte. Salinger selbst verstört durch seine Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg, sagt der Literaturprofessor Andrew Del Banco von der Columbia-Universität in New York. He was a writer who was formed by the 1940s, by his experience, I suspect, in the war. He participated in D-Day and in the Battle of the Bulge. D-Day. Salinger war dabei. Er traf später Hemingway, den Kriegsreporter, der Salinger ein verteufeltes Talent bescheinigte. Das verteufelte Talent erstrahlte später noch ein wenig heller, weil das mysteriöse Verschwinden in die intellektuelle Einsiedelei Salinger wohl noch ein bisschen interessanter machte. Sein Roman, sein einziger, in 30 Sprachen übersetzt, zuletzt 2013 in einer neuen deutschen Fassung erschienen. Salinger, ein Sonderling, der anders aß, anders lebte, liebte, wohl auch esoterisch wurde. Seine einstige Geliebte schrieb, er glaube, die natürliche Lebenserwartung sei 120 Jahre und er plane, so alt zu werden. The natural lifespan of a man is 120 years. He plans to live that long. Das jedenfalls hat nicht geklappt, trotz des verteufelten Talents. Am 1. Januar wäre J.D. Salinger 100 Jahre alt geworden, wäre er nicht am 27. Januar 2010 91-jährig gestorben.